Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier bei der Redaktion Kultur und Grundeinkommen auf Lora München. Zu unserer ersten Sendung hier im neuen Jahr begrüßen wir Sie. Und wir, das sind Margit Volk, Jochen Balzer und Jürgen Greiner. Und in der Technik werden wir begleitet von Clemens Koller. Der Titel unserer Sendung heißt heute Wir träumen Wirtschaft. Wieso steht jetzt plötzlich Grundeinkommen? Naja, hängt zusammen. Ja, das überrascht mich jetzt gerade. Irgendwie ist da was anders reingekommen. Der Verschreibung hat sich interessant niedergeschlagen. Und vielleicht kannst du uns ein wenig, Jochen, erzählen, was zu dieser Sendung geführt hat und was so unser Anliegen heute sein könnte. Naja, wie wahrscheinlich Sie auch, liebe Hörerinnen und Hörer, gingen wir so auf das neue Jahr zu und schauten aufmerksam, wie fühlt es sich an, was bringt es uns. Und dann gibt es natürlich die eine Eigenheit, dass es einfach nicht kalt werden will und irgendwie die München in Norditalien macht. Und das andere war dann, dass man ja irgendwie schon so gewohnt ist, dass man so sagt, 100 Jahre Ende des Ersten Weltkriegs, im Herbst ist es soweit, 400 Jahre Ausbruch des Dreißigjährigen Kriegs, stimmt. Und dann, ach ja, stimmt, 1968, 50 Jahre 1968. Mhm. Und dann sagt Margit immer an dieser Stelle, wir brauchen ein neues 1968. Ja, und zwar geschwind. Und dann haben wir uns so ein bisschen überlegt, also wie unterschied sich eigentlich die Stimmung damals von der jetzigen? Und es gibt natürlich dazu viele Aspekte, aber ein Aspekt, der da jetzt für uns in den Vordergrund geriet, ist so der Aspekt, dass man damals viele Menschen viel mehr sich darauf bezogen haben, auf die Frage, wie will ich leben? Und dann war ja auch eine ganz starke Kraft, dass dann eben junge Menschen gerade sagten, also so wie unsere Eltern und Großeltern, nein, so wollen wir wirklich nicht leben. Wir wollen etwas anderes. Und da ist ja schon so eine Verschiebung, weil heutzutage ist ja weithin nicht so die Frage, wie will ich leben, was wünsche ich mir vom Leben, was ist mir da wichtig, sondern eher so die Frage, wie kann ich überleben? Wie finde ich einen Platz, dass ich noch so einigermaßen würdig durchkomme? Ja, also da hat sich schon etwas sehr verschoben. Und das hat halt auch so die Folge, dass, also wenn man die Frage stellt, wie will ich eigentlich leben, dann, was will ich erleben, dann hat das so etwas vom, der Himmel öffnet sich, weil man sich auch dessen bewusst ist, dass die Zukunft eben noch nicht vergangen ist, dass da immer eine Offenheit da ist und dass das immer auch was mit Entscheidungen zu tun hat, die man im Leben trifft. Und da in der Gegenwart ja stark so die Tendenz da ist, also im Grunde sich die Zukunft nur als Fortsetzung der Gegenwart vorzustellen, alles nur schneller, größer, mehr und so weiter. Alle Parteien, irgendwann landen sie dann beim flächendeckenden Ausbau des High-Speed-Internets und so. Anders fällt ihnen nichts ein, ja. Aber man kann ja fragen, kommt man denn wirklich dafür auf die Welt? Also jedenfalls, weil da eben, um jetzt auch ein bisschen mitzuhelfen, den Himmel am Anfang dieses Jahres wieder ein bisschen mehr zu öffnen, sagten wir, gut, wir stellen unser Wünschen überhaupt mal ins Zentrum, unser Träumen und fangen da bei uns an. Und so wird jeder von uns ein bisschen zum Ausdruck bringen, wie wünsche ich mir das Wirtschaften? Wünschen wir Wirtschaft? Wir träumen Wirtschaft, heißt unser heutiger Titel. Und zuerst aber erstmal Musik, passend dazu den Titel Visions von Roger Subirana Mata. Thank you. So, von Träumen haben wir es heute und der erste Traum, den erzählt uns Jochen. Ja, weil ich der Älteste bin, fange ich an. Und also was mir wichtig ist, wenn ich an mein Wirtschaften denke, ist, dass die Erfahrung, dass wenn ich, das ist eigentlich jeden Tag so, wenn ich in die Welt hinausgehe, da ich empfinde mich eigentlich mit der Welt, mit den Menschen, denen ich da begegne, und ich begegne ja vielen Menschen, weil ich so mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mich durch die Stadt bewege, dass ich mich mit denen eigentlich ganz selbstverständlich in Verbindung fühle und dass von daher eigentlich immer so eine Diskrepanz in meinem Leben ist, dass ich auf der einen Seite ganz selbstverständlich Anteil nehme und ich merke, das ist auch bei anderen Menschen so, meinen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen in dieser Stadt. Also wenn man merkt, jemand stürzt, dann will man natürlich helfen. Und so würde man ja auch sagen, ja, ich will gerne, dass alle eine gute Grundlage haben in ihrem Leben, dass sie eine faire Chance haben, was Schönes aus ihrem Leben zu machen. So soll es doch sein. Wir gehören doch zusammen. Und dazu ist dann diese Diskrepanz, dass unsere wirtschaftlichen Vorgänge ganz starr, also jeder wird vereinzelt auf sich gestellt, jeder hat sein eigenes Konto und wie es da ausschaut und jeder schaut, dass seine eigenen wirtschaftlich-finanziellen Möglichkeiten wachsen und darauf muss man ständig gucken. Also diese Diskrepanz zwischen dem Erleben von Verbundenheit und dem Zwang, ganz kopfig, das immer so getrennt, sich getrennt zu verstehen. Ne? Und ich meine, dass ich das so erlebe, macht mir Hoffnung, dass es irgendwann mal, da bin ich sicher nicht alleine, und irgendwann mal ändert sich das, weil es einfach nicht mehr zu ertragen ist. Das andere ist dann, dass auch der Punkt, dass das Wirtschaften, was ja eigentlich was mit dem Austausch mit der Natur zu tun hat, sich so derartig losgelöst hat und also im Grunde so eine Welt der Vermögenswerte entstanden ist, die neben dem Austausch mit der Natur existiert, und zwar in einem Ausmaß daneben, dass die Natur auch einfach zerstört wird, obwohl sie eigentlich die Grundlage des Wirtschaftens ist, aber trotzdem trennen wir da, und also Wirtschaft heißt irgendwie Profit erzielen. Ne? Also eine völlig verrückte Verschiebung, und diese Abstraktion, da habe ich auch so einen Eindruck, also das sollte eigentlich verschwinden. Ja? Also es geht um unseren Austausch mit der Natur, unseren Austausch gemeinsam veranstalten wir ihn die ganze Zeit. Und diese Fixierung auf graue Kopfwelten, seien es Börsenkurse oder sonst was, das kann es nicht sein. Also das ist so der zweite Punkt. Und dann ist, also was mir ein anderes Interesse ist, ist halt noch, dass, also um das zu befördern, diesen Übergang zur Wirklichkeit hin, liegt mir daran, dass, also das Thema des Altern des Geldes, ja, also dass ich einfach so einen Eindruck habe, es ist eine Illusion, die Dinge, alles, was im Austausch mit der Natur entsteht, ob es Möbel sind, sogar Häuser, aber jedenfalls die Erdbeeren, die wir ernten, alles vergeht, ist eigentlich vergänglich im Wirtschaftlichen, nur das Geld, das soll fiktiv ewig sein. Und ich denke, es ist eine gute Idee, dass, wenn das Geld jetzt auch altern würde, dann würden auch die letzten Geizhälse merken, dass es ihnen nichts bringt, das Zeug zu horten, ja, sondern dass das eigentlich ein Austauschmittel ist und nicht eine Basis, um sich anderen Menschen gegenüber mehr Macht zu verschaffen. Weil das, man könnte es geradezu so eine Art Politisierung des Wirtschaftens nennen, dass es beim Wirtschaften eigentlich gar nicht mehr eben um die Versorgung geht, sondern mehr darum geht, sich mit Ellbogen eine starke Stellung unter den anderen Menschen zu verschaffen. Aber das ist eigentlich eine politische Frage. Ne? Und vielleicht als letzten Punkt der Wunsch, dass wir alle, weil wir eine solidarische Wirtschaft entwickeln, wo auch die Unternehmungen nicht unter so einem extremen Druck stehen, Insolvenz und all der Kram, das hohe Umsätze zu erzielen, also dass wir es schaffen, haltbarere Dinge herzustellen und insgesamt für diesen wirtschaftlichen Bereich des Lebens viel weniger Zeit brauchen und viel mehr Zeit haben, uns zu unterhalten und unseren Reichtum zu teilen, ne? Weil es gibt so viele interessante Menschen und man rennt die ganze Zeit durch die Stadt, muss alles Mögliche erledigen. Und da ist ja auch dieser perverse Zusammenhang, auf den wir auch in unseren Gesprächen kamen, dass die Computer ja eigentlich dafür da sind, Zeit zu sparen. Und durch die Entwertung der menschlichen Arbeit, die wieder dadurch entsteht, dass die Computer so viel Arbeit abnehmen, dadurch kommen breite Schichten unter einen so starken Druck, mehr arbeiten zu müssen denn je. Also um des Lebens Nötige auch nur einnehmen zu können. Ne? Und also diese Perversion sollten wir doch auch mal vernünftigerweise durchbrechen, damit wir viel mehr eben mehr vom Leben haben im Austausch. Ja, das wäre jetzt so meine Vision und tatsächlich habe ich es sogar zeitlich geschafft. Also ja. Du hast dich so beeilt, dass du sogar ein wenig Zeit zu übrig gelassen hast. Das waren die Visionen, Träume und Gedanken zum Thema Wirtschaft von Jochen. Und dann haben wir als nächstes erstmal Musik von einem französischen Interpreten wohl, Laurent Danis. Und der Titel heißt L'or du cœur, was wohl irgendwie das Gold des Herzens heißt. Wir träumen Wirtschaft, heißt unser heutiger Titel. Und in der Sendung Kulturimpuls Grundeinkommen. Der Alterschronologie folgend darf ich jetzt dich, Margit, bitten, deine Vision, deinen Traum mit uns zu teilen. Ja, gerne. Also mein Beitrag könnte unter der Überschrift stehen, so weiterwursteln oder Wirtschaft einmal wirklich ganz neu denken im Jahr 2018. 2018. Wir hatten ja vor kurzem eben die Zeit zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Heilig Drei König, und einige von uns hatten frei und konnten sich von den Strapazen des letzten Jahres erholen. Sie hatten Zeit zum Ausschlafen und Zeit zu träumen. Und ich finde, zu Beginn des Jahres können wir uns etwas Positives wünschen. Mein Wunsch ist eine solidarische Wirtschaft. Damit meine ich eine Wirtschaft, die wirklich für jeden Menschen da ist, in der jede und jeder mit dem Lebensnotwendigen versorgt wird. Und an dieser Stelle wünsche ich mir ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das fußt ja auf dem Recht auf Leben, das uns allen zusteht. Und damit kann ich mir dann die grundlegenden Dinge erfüllen. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich kann mir eine gesunde und ökologische Wohnung leisten mit gesunden Möbeln und Wollteppichen, kann ich das ausstatten. Hier würde ich mich wohlfühlen. Ich wünsche mir auch gesunde Kleidung aus Naturmaterialien, aus Wolle, Leinen oder Baumwolle. Ich versorge mich gerne mit gesunden Lebensmitteln aus biologischem Anbau, aus einer regionalen und vielfältigen Landwirtschaft, und ja, ich spare mir lieber den Doktor. Das lohnt sich, wenn man sich gut ernährt, dann braucht man keinen Doktor mehr. Ich wünsche mir gesundes Wasser, gute Luft, eine gesunde Erde, wo die Pflanzen schön gedeihen können. Denn die Erde soll uns ja schließlich erhalten bleiben. Ich wünsche mir noch eine medizinische Versorgung, also die klassische Homöopathie, um nicht krank werden zu müssen. Ich wünsche mir auch das friedliche Zusammenleben der Menschen, egal aus welcher Kultur sie kommen und welche Hautfarbe sie tragen. Also ich bin ganz gegen Rassismus. Menschen sollen in Freiheit ihr Leben spielerisch gestalten und ihren Weg in Freude gehen können. Menschen sollen glücklich sein dürfen. Sie sollen singen, tanzen und springen. Bin ich eigentlich eine Träumerin? Ja, klar, selbstverständlich, denn wir brauchen Träume und Visionen, um unsere Gegenwart und Zukunft gestalten zu können und Perspektiven für ein lebenswertes Leben zu entwickeln. Also ich hoffe, dass es unzählige solche Träumerinnen und Träumer, solche Verrückte gibt. Denn das, was wir heute denken und fühlen, wird in der Zukunft unsere Wirklichkeit werden. In der Ausübung unseres Willens realisiert sich das dann. Also ich kann von mir sagen, dass ich hier angetreten bin, um eben diese Ziele zu verwirklichen. Ich habe noch die Aufbruchsstimmung erlebt in den 70er und 80er Jahren. Ich bin für Frieden, Freiheit, Ökologie und Umweltschutz und gegen Rassismus. Ich kann einfach nicht anders. Und ich frage mich, sollen die Menschen eigentlich für die Wirtschaft da sein? Oder ist die Wirtschaft für die Menschen da? Oder wo bleibt eigentlich der Mensch? Heute ist die Wirtschaft total aufgebläht und das erstickt die anderen Bereiche. Und ich bin auch für die Überwindung des alten Begriffs von Arbeit, der immer mit Lohnsklaverei und Plackerei zu tun hat. Arbeit muss immer so richtig anstrengend sein. Muss das sein? Also ich möchte mich nicht gerne so einem Zwang unterwerfen. Vor allem möchte ich mich nicht verkaufen. Können wir denn nicht selbstbestimmt den Weg der Freude gehen und unsere Geschenke darbringen für andere Menschen? Jeder Mensch hat doch Fähigkeiten und Talente, die er gern verschenken möchte. Ich bin vor allem für eine ausgeglichene Politik in einem Rechtsleben, Kulturleben und Wirtschaftsleben. Und da wünsche ich uns allen eine grundlegende Änderung zum Besseren. Danke. Danke, Margit. Dann lassen Sie uns wieder Musik hören, kurz. Jetzt The Journey von ATV. So, jetzt gebe ich das Wort dem Jürgen weiter, der ist der Jüngste von uns, mit seiner Vision des Wirtschaftens. Meinen Gedanken hatte ich den Titel gegeben, die Wirtschaft von heute gestaltet unser aller Morgen. Auch unsere Wirtschaft ist ein Spiegelbild unserer menschlichen Evolution. Dies zeigt sich beispielsweise an dem Wandel von der Agrargesellschaft über die Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft zur Informationsgesellschaft. Diese Schritte bauen aufeinander auf und sind auch nicht wirklich aufhaltbar, umkehrbar oder würden in anderer Reihenfolge aus sich heraus entstehen. Momentan erleben wir den Wandel unserer Wirtschaft und Gesellschaft durch die zunehmende Vernetzung der Menschen. neue Geschäftsmodelle entstehen und stellen zugleich auch alte in Frage. Bisher betrachten wir sehr häufig die Wirtschaft als einen abgesonderten Teil in unserer Gesellschaft. Die Unternehmen produzieren, machen Gewinne. Da gibt es zudem die Arbeitsplätze, welche die Unternehmen bereitstellen sollen, wo man für seine Zeit und Arbeit Geld bekommt, um davon zu leben. Zudem blicken wir auf Börsenkurse und die Entwicklung der Unternehmen und die Entwicklung der Werte von Unternehmen und hoffen vielleicht auf hübsche Aufwärtsentwicklungen. Solange wir so, hier natürlich stark vereinfacht ausgedrückt, über Wirtschaft denken, ist es nur logisch, dass die Akteure in der Wirtschaft nach Freiheiten und Entfesselung von den Regularien rufen. Wir bürden ihnen ja auf, die Verantwortung für das Einkommen in der Gesellschaft zu sorgen. Ein wenig kommt mir da das Bild einer Kuh in den Sinn, die man melken, aber nicht füttern will. Ich möchte, dass wir die Wirtschaft als einen integralen Bestandteil des Lebens inmitten unserer Gesellschaft verstehen. Dadurch entsteht ein etwas anderes Verständnis und neue Gedanken. Wenn die Wirtschaft zu uns allen gehört, so finden die folgenden Fragen ganz neue Antworten. Was ist die Aufgabe der Wirtschaft? Oder für was ist die Wirtschaft da? Welche Rolle soll die Wirtschaft in unserer Gesellschaft einnehmen? Welche Verantwortung ergibt sich daraus für die Einzelnen? Wie verteilen wir die Ergebnisse, Waren und Gewinne unserer Wirtschaft in der Gesellschaft? Wenn wir die Wirtschaft als einen zu unserer aller Leben dazugehörenden Bestandteil empfinden, so werden diese Fragen kaum aus einem kapitalistischen oder neoliberalen Verständnis heraus beantwortet werden, sondern die Antworten formen sich aus einer Haltung, die Verantwortung und Bejahung zum Leben gegenüber allen und allem repräsentiert. Somit beinhaltet dies auch die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit gegenüber unserem Planeten. Die Rolle der Unternehmen ist nicht, die Einkommensplätze bereitzustellen, sondern kreativ die Lebensmittel, Produkte und Dienstleistungen hervorzubringen und damit alle Menschen in der Gesellschaft ausreichend zu versorgen. Die Wirtschaft ist die Sphäre, in der alle Menschen eingeladen sind, an diesem Wertschöpfungsprozess sich auf ihre einzigartige Weise mit ihrer individuellen Neigung und Begabung einzubringen. Auch die Leistung von beispielsweise Eltern und Angehörigen oder heutigem Ehrenamt werden dann als Teilhabe und Mitwirkung verstanden. Die Aufgabe der Wirtschaft und der darin handelnden Unternehmen, den Begriff kann man ja größer denken und fassen als unser heutiges Verständnis dazu, ist es jedem, das für sein Leben bereitzustellen, was er zu einer würdigen Teilhabe in der Gesellschaft und Gemeinschaft benötigt. An dieser Erzeugung sollen alle Menschen teilhaben können und zugleich selbst über ihren persönlichen Einsatz, den Umfang und die Form frei entscheiden. Eine der Aufgaben und Verantwortung der Gemeinschaft ist dabei, die Verteilung der durch die Wirtschaft geschaffenen Güter und Dienstleistungen regelnd und ordnend zu gestalten. Hier kommt wieder der inklusive Gedanke ins Spiel, der den Kernaspekt im integralen Denkansatz ist. Allen Menschen soll der Zugang zu den Dingen ermöglicht werden, die sie grundsätzlich für eine würdige Teilhabe auf dieser Erde benötigen. Hier kommt für mich das bedingungslose oder universelle Grundeinkommen ins Spiel. Gemeinsam haben wir die Wirtschaft und die Gesellschaft die Aufgabe und Verantwortung, unsere Erde zu schonen und zu halten. Denn beiden sollte daran gelegen sein, dass auch nachkommende Generationen in einer gesunden und intakten Umgebung aufwachsen können, die Arten- und Pflanzenvielfalt beherbergt. Vielleicht ist Ihnen auch der Gedanke gekommen, dass es hier wohl weniger um einen Wettstreit unter den Unternehmen oder ein Kampf zwischen den Unternehmen, den Investoren und den Mitarbeitern geht. Oder man kann auch noch die Kunden und all diese Bereiche dazu nehmen. Sondern es geht vielmehr um ein Miteinander, sodass alle Elemente und Wesen auf der Erde davon profitieren oder darin gedeihen können. Uns umgibt der stetige Wandel und die unaufhaltbare Evolution. Damit verändern sich stetig die Gegebenheiten und Lebensbedingungen. Der integrale Blick ermöglicht mit Bewusstsein und Achtsamkeit stets aufs Neue eine Balance zwischen allen Beteiligten, die Umwelt mit einbezogen, zu schaffen. Was geschehen könnte, wenn wir diese Aufgabe weder erkennen, noch uns ihrer auch persönlich im Rahmen unserer Lebensbedingungen anzunehmen? Dazu kommt mir der deutsche Puppentrickfilm von Christoph und Wolfgang Lauenstein aus dem Jahr 1989 in den Sinn. Dieser Film gewann im Jahr 1990 den Academy Award, auch Oscar genannt, als bester animierter Kurzfilm. Suchen Sie einfach im Internet, auf YouTube unter Balance Kurzfilm. Dann werden Sie ihn finden. Lassen Sie uns eine neue Welt durch unser gemeinsames, größeres Denken und Handeln in den nächsten Jahren und Jahrzehnten schaffen. Wie auch unsere heutige Welt von den Vordenkern der letzten 50 bis 100 Jahren geschaffen wurde. Ja, danke Jürgen. Jetzt hören wir vielleicht wieder Musik. Und zwar ist der Titel, ist der Interpret Matti Paalanen und der Titel Morphing. So, jetzt haben wir ganz verschiedene Vorstellungen, wir haben es Träume genannt, gehört. Und ja, vielleicht steht so die Frage im Raum, macht es Sinn, das Träumen sich zu erlauben? Das Interessante ist ja, dass einem ganz schnell eigentlich, jedenfalls heutzutage, dann so eine Art innerer Kritiker auf der Bühne erscheint, der sagt, also was redest du da für einen Unsinn? Oder blauäugig, abgehoben und so. Und dann stimmt aber das andere noch mehr, würde ich sogar sagen, dass wenn wir keine Konzepte entwickeln und die entwickeln wir erstmal in unserem Bewusstsein von dem, wo wir hinwollen, dann haben wir überhaupt keine Chance, dahin zu kommen. Und irgendwie ist das so eine fatale zeitgeschichtliche Situation, dass im Moment vielen Menschen, zu vielen finde ich, auf dieser Erde so vorkommt. Die glauben sozusagen an Frau Thatcher, Tina, there is no alternative. Das war ja ihr Schlachtruf. Und sie sehen da einfach, sie halten es für Zeitverschwendung, viel darüber nachzudenken, wie es anders, grundlegend anders laufen könnte. Und das führt dann eben dazu zu dieser, sagen wir, Ideenarmut. Ne? Aber du hast einen wichtigen Aspekt, finde ich, schon auch gleich angesprochen, dass der Kritiker zu schnell kommt. Und das können wir alle stark erleben. Und ich würde deswegen gerne auch erinnern, dass es da auch bewusste, absichtliche Methoden und Techniken gibt. Und Walt Disney, der ja sehr kreative Filme entwickelt hat, das sind ja auch, hat ja auch sehr viel mit Visionen, mit Vorstellungen zu tun, um so etwas zu schaffen. Der hat ja dann auch einen bewussten Prozess gemacht und es gab wirklich bei ihm 3-4 Räume in seinem Studiokomplex. Und im ersten war es eben nur erlaubt, zum ersten einmal zu träumen, Fantasien, Ideen zu entwickeln. Und eben der Kritiker musste draußen bleiben aus diesem Raum. Und das kennt man auch vom Brainstorming. Aber das Interessante war, dass er dann am nächsten Tag oder im nächsten Schritt mit seiner Mannschaft in einen anderen Raum gegangen ist und dann den Kritiker zu Wort kommen lassen hat. Und am nächsten Tag wieder einen Schritt weiter und den Realisten dann kommen lassen hat. Und dann gab es irgendwo eine Entscheidung, die sich da dann daraus geformt hat, erst am Schluss. Das heißt, wenn man bewusst bestimmte Dinge voneinander trennt, dann kommt man nicht in die Gefahr, in diesen, was so genannt wird, kreativen Selbstmord hineinzukommen. Das heißt, dass man jede Idee sofort abblockt und sagt, ist ja eh Blödsinn. Nein, manchmal braucht es Zeit, um sie reifen zu lassen. Und das ist auch ein wichtiger Teil vom Träumen, dass man dem auch genügend Zeit und Raum gibt, um sie sich entstehen und entfalten zu lassen. Ja, ich finde es ganz wichtig, dass wir uns Visionen vorstellen, dass wir uns das richtig aufmalen, wo wir hinwollen und welche Schritte wir gehen wollen in unserem Leben, was wir vorhaben. Also wirklich ganz genau, da sollten wir uns sehr viel Zeit dafür nehmen. Und dann kommt der nächste Schritt, wo wir dann ja, den inneren Kritiker anschauen und die Blockaden, die wir in uns tragen. Zum Beispiel fühlen sich Frauen oft wertlos. Die haben oft das Gefühl, sie dürfen gar nicht ihren Weg gehen. Und das blockiert dann. Und das muss man echt hinter sich lassen. Aber um das hinter sich lassen zu können, muss man es erstmal genau anschauen. Und dann kann man weitergehen, den nächsten Schritt machen. Und das ist so wichtig in unserer Welt, weil so kann es ja wirklich nicht weitergehen mit dieser Politik, die wir heute haben. Da, zu dem Thema gehört für mich auch der Aspekt des Unfertigen. Also es ist ja irgendwie so eine interessante Zwischenschicht im Bewusstsein, möchte ich mal sagen, wo sich überhaupt Wünsche melden in uns. Ja? Und natürlich ist dann auch die Aufgabe da, sich das anzuschauen innerlich, wo kommt dieser oder jener Wunsch her. Es geht ja jetzt nicht um egoistische Durchsetzung, sage ich mal. Aber es gibt eben auch viele Wünsche, die in der Luft liegen. Ne? Also wo ich ja sagen würde, da weben die Engel mit. Und dann kann es nicht fertig sein. Also unsere Versuche, das zum Ausdruck zu bringen in Sprache oder in Musik oder ins Bildhafte, das ist immer ein Versuch. Und dieses Nicht-Fertig-Sein, also das finde ich, das müssen wir heutzutage wirklich uns ganz bewusst klar machen. Ne? Weil so viel wird verlangt, dass man schon etwas kann. Ne? Dass man selber fertig ist und dass man Fertigkeiten ausgebildet hat. Aber hier ist es nötig, wirklich etwas reifen zu lassen. Und das hat auch was mit Poesie zu tun. Also wenn ich an diese Zeit denke, der 68 war ja 12 Jahre alt, aber ich habe da schon manches mitbekommen. Und sag mal, für diese Seite, da stand schon, was man so Pariser Mai nennt. Ne? Also und da gibt es eine Nähe, also dass man seine eigenen Wünsche zu fassen versucht, die ja was mit dem Lebensweg auch zu tun haben, den man geht, und dem Poetischen. Ne? Also, und das mal zulassen und anderen einzuräumen. Mhm. Und ich finde es so schade, dass diese Zeit vorbei ist. Also diese Zeit der Träume, diese Zeit der Hippies und Wohngemeinschaften und was haben wir noch gehabt? Lebensmittelkooperativen. Sie ist vielleicht im Außen im Kollektiven im Moment gerade nicht en vogue, im Moment noch nicht wieder zurückgefunden an die Stelle für so eine Bewegung. Es wird ja auch sie nicht mehr in der Form zurückkehren. Die Frage ist nur, wie kommt sie in einer neuen Form in Erscheinung? Genau. Meine Antwort wäre jedoch darauf auch, okay, im Kollektiven ist es vielleicht im Moment gerade rarer, aber praktiziere es einfach ein Stück weit für dich, denn es nimmt auch andere bewusst, unbewusst auch mit. Es entsteht daraus etwas, eine Bewegung, und letztendlich entsteht nur eine solche Bewegung, indem dass diesen Schritt, diese Entscheidung, es für sich zu tun, viele für sich treffen und dem auch nachgehen. Also von der Seite her, träume einfach, und das ist auch die Einladung, die wir heute auch aussprechen wollen. Genau, und verwirklichen tun wir es auch. Und für mich ist auch die Frage, wir verwenden den Begriff des Traumes. Manchmal sprechen wir auch von Wunsch. Ziel ist schon als Begriff gekommen, Vision auch. Und ich bin so ein bisschen hin und her, ob da wichtig ist, diese Teile zu trennen voneinander. Ich spüre einerseits, dass da Unterschiede da sind, und auf der anderen Seite sage ich einfach, alles dieses sich vorstellen, etwas über das real heute Existierende hinaus sich vorstellen zu können, also etwas im Geistigen, im Kopf, in Gedanken entwickeln zu können, das ist eigentlich das, was wir hier meinen. Und der Begriff und die Differenzierung ist hier im Moment für uns erstmal eine Nebensächlichkeit aus meiner Sicht heraus. Ja, wobei ich so denke, man kann ja da irgendwie so einen Prozess beobachten. Also jedenfalls, mir kommt so vor. Manches meldet sich bei mir jedenfalls erstmal als Gefühl, ne? Und vielleicht auch als Bedürfnis, als Sehnsucht, was ich gerne erleben möchte, ne? Wie ich gerne mit Menschen zusammen sein möchte. Und dann so allmählich kann dann mein Denken in Gang kommen darüber, ne? Und dann überlege ich mir halt, was wünsche ich mir denn da? Und versuche das irgendwie zu fassen. Und also so, das ist dann so ein Prozess, dass es mir gedanklich bewusst wird. Und dann auch die Notwendigkeit. Dann kann ich natürlich überlegen, also was bräuchte es denn dazu, um das zu verwirklichen? Mhm. Und so geht es so Schritt für Schritt. Also ein Prozess, der immer mehr ja, man könnte sagen, an die Realität heranführt oder so, ne, zur Konkretion dann führt. Aber erstmal muss es auch schwingen können. Genau. Also die Realität ist ja immer da, und da kommen wir ja gar nicht aus. Aber wichtig ist, dass wir erst einmal anfangen zu träumen und dann ja, Dinge anders machen. Also ich bin hier angetreten, ich will der inneren Freude folgen, der Lebensfreude. Ich möchte nicht so werden wie die Erwachsenen, so ging es mir früher. Ich wollte nicht so werden, so steif und irgendwie, ich weiß nicht, so ein grauer Alltag, und es dreht sich alles nur um Arbeit und Geld verdienen. Karriere, ja, genau. Auto, genau, Fußball vielleicht noch. Ja, genau. Das hat mich nie interessiert, und auch das Geld eigentlich hat mich nie interessiert. Aber meine Frage war immer, was habe ich denn für eine Aufgabe in der Welt? Warum bin ich hierher gekommen auf die Welt? Und dann ich bin 1961 geboren und habe dann irgendwann im Aufwachsen entdeckt, ja, die Eltern, die reden gar nicht so viel, und irgendwie durch die Nachbarn habe ich dann mitgekriegt, dass immer wieder um den Zweiten Weltkrieg ging. Also das ist irgendwas, was immer wieder so im Untergrund war, aber nichts Genaues wusste man nicht. Aber irgendwie, ich wollte was anderes. Ich wollte vorangehen und ich wollte, ja, schauen, was ist meine Aufgabe. Ich wollte studieren und möglichst schöne Dinge tun. Ja, und es ist ja auch so, wenn man sich jetzt mal vorstellt, in der gegenwärtigen Weltsituation, wenn jetzt mehr Menschen, vielleicht ganz viele, sagen würden, jetzt überlegen wir uns mal, wie wir es eigentlich haben wollen, dann würden sie ja vielleicht auch sagen, ja, also manche Vermögen, die sind uns einfach zu groß. Ja, da sind wir eigentlich der Ansicht, da nehmen wir jetzt mal was weg. Und wenn das der Eigentumsbegriff, wenn der das nicht ermöglicht, dann tun wir vielleicht mal gut nachdenken, ob wir einen besseren Eigentumsbegriff oder ein besseres Verständnis dessen, was Eigentum sein soll, ausarbeiten können. Also es kommt dann immer, finde ich, darauf an, einerseits, dass man merkt, so ist es nicht in Ordnung, und andererseits, dass man dann wirklich arbeitet, wie kann es anders ausschauen? Mhm. Ne? Und dann müsste man nicht mit Automatismen rechnen, dass die Internetgiganten immer größer werden, dass die Konzerne selbstverständlich immer riesiger werden, sondern dann könnte man auch sagen, nee, das finden wir nicht sinnvoll, dass diese Parallelwelt entsteht von Großkonzernen. Wir möchten gemeinsam die Verhältnisse bestimmen. Und vor allem, die Wirtschaft soll ja für den Menschen da sein. Ich meine, uns wird immer mehr Arbeit abgenommen, dadurch verlieren immer mehr Menschen ihre Arbeitsstelle. Und dann wird ihnen wieder vorgeworfen, dass sie arbeitslos sind. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, weil wir letztendlich die Lebensgrundlage an das Arbeiten in unserem System gebunden haben. Du bekommst nur würdiges Lebensgrundlage, Entgelt, wenn du arbeitest. Wobei das auch heute auch nicht mehr leider gilt. Es gibt ja auch diesen Begriff der Working Poors. Das heißt, dass die Leute trotz Arbeit nicht davon leben können. Also von der Seite her stellen sich manche Dinge, geraten manche Dinge in Frage. Und von der Seite her sind die alten Konzepte ja nicht mehr lösungsfähig. Das ist ja auch der Grund, warum wir über das heutige Wirtschaftssystem uns auch Gedanken machen. Denn es ist in der heutigen Form wohl kaum zukunftsfähig. Manche technologische Innovationen waren ja auch wirklich gut, um die Menschen die Arbeit zu erleichtern. Aber es hat nicht dazu geführt, dass ihm das Leben in dem Sinne erleichtert worden ist, dass er dadurch ein unbekümmerteres Leben bekäme. Nein, statt die Sorge um das Wohl in der Arbeit haben wir heute die Sorge um das Wohl zum Überleben mit anderer Arbeit, mit geringwertigerer, mit schlecht bezahlterer oder mit eben keiner Arbeit mehr. Und das ist eine systemische Frage, die wir hier betrachten müssen, wie wir diese Dinge miteinander verknüpft haben und wie sollten wir sie neu knüpfen, um Zukunft möglich zu machen. Und da kommt das Träumen für mich sehr wichtig in den Raum hinein, denn dadurch können Ansätze entstehen. Und vielleicht von 100 Träumen hat einer einen interessanten Keim. Aber wir brauchen all die Träume dazu, um die Keime entwickeln zu lassen. Und aus einem Keim, der sich herauskristallisiert, ist auch wieder Weiterträumen dann erforderlich, um Weiteres daraus zu entwickeln, um es wirklich dann reifen zu lassen und auch in einen Versuch dann gehen zu können. Und dazu ist aber auch Freiheit, wollte ich sagen. Dazu ist Freiheit notwendig, um träumen zu können. Und dazu ist meines Erachtens auch ein Grundeinkommen nötig. Das Grundeinkommen sichert die Existenz ab. Und dann habe ich Handlungsfreiheit. Ich kann dann wirklich tun und lassen, was ich will. Ich kann mir überlegen, was brauchen denn die anderen Menschen? Was ist notwendig? Und was möchte ich gerne den anderen geben? Was möchte ich tun? Ja. Das ist ja auch unsere Motivation, warum wir solche Sendungen machen, warum wir das Thema bedingungsloses Grundeinkommen für eine notwendige Fragestellung halten in der Gegenwart. Ich finde, was wir gemeinsam hatten, also erstmal haben wir in der Vorbereitung auch interessiert bemerkt, wie die speziellen Träume, die wir haben, mit den Zeiten zusammenhängen, zu denen wir in die Welt gekommen sind. Mhm. Also vielleicht kriegen wir das jetzt gar nicht mehr so richtig gut hin, das zu umreißen, aber das hat uns auch fasziniert eigentlich. Und ja, was mich noch beschäftigt, ist auch so dieser Punkt, also ich habe den Eindruck, dass wir da in der Welt im Moment in einer kritischen Situation stehen. Also Jürgen, du hast ja ganz stark auch dieses Gemeinschaftsdenken betont. Mhm. Und ich denke, es ist wirklich eine haarige Frage im Moment, ob die Menschen, die in unserer herkömmlichen Wirtschaft erfolgreich sind, ob die dabei bleiben, sich als Teil der Menschheit und der Gemeinschaft zu verstehen, oder ob sie wieder, ich würde sagen, ähnlich wie im 19. Jahrhundert, sich absondern und in ein Klassendenken gehen. Mhm. Also weil ich sage mal, das, was jetzt von Lindners FDP, Spahns CDU-Flügel, auch CSU, also was da dann sozusagen als Post-Merkel-Politik entworfen wird. Also ich denke, da sind auch Leute am Basteln an Konzepte. Und diese Konzepte haben aber für mich leider stärker so den Klassenzug, ne, dass man eben dann nicht mehr alle Menschen einbezieht, nee, sondern sich im Grunde ablöst. Genau, die Wohlhabenden, die dürfen in Bioladen gehen, die können sich alles leisten, die können gesund leben und die anderen, ja, die sollen schauen, wo sie bleiben. Das ist schlimm. Ich denke, das Schwierige ist nicht, dass wir in der Gesellschaft immer einen Teil haben, der sich auf seine Weise herauszieht und eben nicht Verbindung zur Gemeinschaft hat. Sondern die Frage ist, wohin geht der Trend? Das heißt, wohin gehen diejenigen, die, wohin ist das Streben der Menschen, die heute vielleicht Teil von Gemeinschaft sind und vielleicht sich von den wirtschaftlichen Dingen herausgefordert fühlen, also die Vision haben, erfolgreich zu sein. Heißt es, dass sie sich deswegen in ihrem Denken eben aus dem Gemeinschaftsdenken herausziehen oder ob sie dort verbleiben? Und da sehe ich die Gefahren mehr als bei dem, dass wir es schaffen würden, die Top-Reichen wieder zu reintegrieren. Das ist wahrscheinlich ein sehr schwieriges Unterfangen. Resozialisierung. Das ist der umgekehrte Fall ist ja auch letztendlich, sage ich mal, die Politik hat ja die Idee oder letztendlich auch den Armen zum Wohlstand zu bringen. Das ist auch vielleicht nicht erreichbar, genauso wenig wie man den wirklich sehr Reichen auch zur Gemeinschaft zurückführen kann. Trotzdem finde ich da also einen spannenden Punkt eben jetzt in der Gegenwart, also was jetzt die Zukunft angeht. Ja, dazu müssen wir uns einfach dürfen wir uns noch mehr träumen, noch mehr Gedanken machen. Und ich glaube, damit schließen wir jetzt unsere Gesprächsrunde und Zukunft ausarbeiten, ja. Genau, aber vielleicht machen wir erst noch mal Musik. Und die kommt von dem Interpreten Satya mit dem Titel The Summer Rain. Ja, Musik kommt gleich. Ja, zum Ende unserer zur Sendung kommen wir jetzt zu aktuellen und Terminen. Und wir haben erstmal was sehr Besonderes jetzt mitzuteilen. Ja, das ist was Größeres. Also ich sage erstmal die Überschrift Free Lunch Society, komm, Grundeinkommen. Es geht da um Filmaufführungen mit Podiumsdiskussion und ja, im Zusammenhang damit steht auch eine Verlosung von Grundeinkommen, wobei wir nicht so ganz sicher sind, wo diese Verlosung stattfinden wird. Vermutlich in Berlin. Ja, vermutlich in Berlin, weil es meingrundeinkommen.de ist, die da das machen. Die haben wieder, ich glaube 7 sind es diesmal, 7 Grundeinkommen zu verlosen. Und das machen sie gleichzeitig oder zum Zeitpunkt. Ja, das ist natürlich erstmal auch überhaupt spannend, also für alle jedenfalls auch, die dabei sind mit ihren Losen. Also ich sag mal, vielleicht sage ich als allererstes die beiden Internetseiten, World Wide Web, freelunchsociety.net, da ist Free Lunch Society in einem Wort zusammengeschrieben. Und es gibt die Seite World Wide Web, facebook.com/freelunchsociety, wieder in einem Wort geschrieben. Genau. Also das sind die beiden Seiten, wo man sich da auch näher erkundigen kann. Und also am 1. Februar 2018 finden dann Vorstellungen statt im Monopol um 20 Uhr, im Werkstattkino um 20.30 Uhr, im Kino Breitwand Gauting um 19 Uhr. Und nach diesen Vorstellungen sollen auch immer Diskussionen stattfinden über das Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Also so richtig, so, ich glaube, es ist sogar eine bundesweite Aktion. Das wollte ich gerade sagen. Ja, also es finden viel mehr Stellen statt. Wir haben jetzt nur die München-Umgebung genannt. Und wenn Sie auf freelunchsociety.net gehen, dann können Sie oben auf Deutsch gehen und dann landen Sie auf der Facebook-Seite und dort gibt es einen Kasten, wo die ganzen Termine drin sind und es sind viele, ich schätze mal so 50 mindestens Kinos bundesweit, die das veranstalten. Zur gleichen Zeit. Am selben Abend, zu ein bisschen unterschiedlichen Uhrzeiten. Ja. Dann haben wir eine Buchvorstellung von dir, Margit. Genau, ich möchte hinweisen auf ein Buch, das zum heutigen Thema passt. Das heißt Nu Level, die grenzenlose Erfolgsgeschichte der Evolution und wie es jetzt für uns weitergeht. Es wirbt dafür, die Herausforderungen der Gegenwart als unvermeidliche Schritte auf eine neue Stufe der Evolution, auf das Nu Level eben, anzunehmen. Der Autor zeigt, wie wir die überhandnehmenden globalen Probleme als Symptome einer Komplexitätssteigerung begreifen können, als Vorboten einer nächsten Evolutionsstufe. Gut verständlich erschließt er die Quelle unserer Motivation und unseres Handelns, die bewusste und aktive Fortsetzung einer evolutionären Entwicklung. Sein Fazit lautet: Habt keine Angst vor der Zukunft, denn die Evolution selbst hilft uns bei der Bewältigung aller Komplexität auf dem Wege zu einer neuen Menschheit. Das Buch ist von Frank H. Pospischil und es ist im Info3-Verlag erschienen zum Preis von 18 Euro. Danke, Margit. Jetzt würde ich hier eigentlich gerne das BGE-Café ankündigen. Das wäre das 91. Regulär würde es am 3. Februar stattfinden, von 13 bis 15 Uhr. Der bisherige Ort war Sibbetschow in Müllerstraße 48 in München. Nur ist das inzwischen geschlossen und es gibt noch, wie mir mitgeteilt worden ist, kein fester Ausweichort. Möglicherweise treffen sich einfach zu gewohnter Zeit vor angewohntem Ort Leute und suchen dann eine andere Lokalität auf. Aber eine richtige Veranstaltung kann ich das so nicht ankündigen, jetzt leider. Dann haben wir noch das BGE for You, die Gruppe. Die trifft sich jeden Donnerstag, den dritten Donnerstag im Monat. Das wäre der 15. Februar 2018 von 19.30 Uhr bis 22 Uhr. Auch hier haben wir eine räumliche Situation, eine Änderung. Und zwar findet es derzeit wegen des Umbaus im Eine Welthaus im Kulturzentrum Gorod statt. Und das finden Sie in der in der Hansastraße 181-1. Im Leonhard-Euler-Saal. Das ist in der Nähe vom Harras. So, wenn Sie Termine, Hinweise oder sowas haben, regional, global oder national, dann schreiben Sie uns an radio.bge.de und wir verbreiten die Kunde hier in unserer Sendung. Dann machen wir wieder Musik. Der Interpret heißt Bortex und der Titel Snowflake. Thank you. So, und jetzt nähern wir uns dem Ende unserer Sendung. Sie hörten eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf Lora München. Die Redaktion hatten Margit Volk, Jochen Balzer und Jürgen Greiner. In der Technik begleitet sie uns, wie heute noch den restlichen Abend, hier auf dem Sender Clemens Koller. Anregungen und Kommentare können Sie uns senden an die E-Mail-Adresse radio@bgemuenchen.de. Nochmals hören oder etwas verpasst, wenn das der Fall ist, dann können Sie die Sendung entweder morgen um 4 Uhr nachts oder morgen und um 13 Uhr auf DAB Plus hören. Aber wir werden in Kürze auch die Sendung bei uns auf der Homepage einstellen und die finden Sie dann unter www.grundeinkommen-münchen.de. Unsere nächste Sendung wird am 28. Februar sein. Hier auf LoRa hören Sie jetzt um 20 Uhr eine Sendung des Münchner Bündnisses gegen Krieg und Rassismus. Vielen Dank für Ihr Interesse. Schönen Abend. Wiederhören. Ciao. Tschüss. Tschüss.